gehen rüber zu Sheila. Da schnappen wir uns ein paar schwere Maschinen vom toten Eddie. Aber ich bin krank. Du siehst nicht krank aus, finde ich. Krebs? Oh, das Krankenhaus hat angerufen. Die Pillen haben gewirkt. Du bist geheilt. Glückwunsch. Dann sterbe ich nicht? Nicht. Schmeiß mir eine Party. Aber hallo. Das ist Liebe. We'll be right back.